WDR Fernsehen und in 1 Live. Mailt uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Live. Domian. So, liebe Leute, wir melden uns wieder zur Stelle. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Schön, dass ihr da seid. Heute auch wieder freie Themennacht. Ihr könnt also anrufen, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt. Telefonnummer 0800 220 5050 oder Mail domian@wdr.de. Über was habt ihr Lust, euch mit mir zu unterhalten? Freie Themennacht. Erste Anruferin, Bianca. Bianca ist 26. Hallo, Bianca. Ja, hallo. Ich grüße dich. Ja, ich grüße auch. So, um was geht's denn? Folgendes. Ich habe für mich ein sehr lustiges Erlebnis. Und zwar habe ich vor 2 Tagen was auf Facebook gepostet, in einer Trödelgruppe. In einer Trödelgruppe? Genau. Ich wollte eigentlich so ein paar Sachen wie Bücher verkaufen und so weiter. Okay. So, und daraufhin hat mich dann am selben Tag ein junger Mann angeschrieben und hat mich gefragt, ob ich auch alte Schuhe zu verkaufen hätte, was ich dann verneinte. Was hast du denn dort angeboten zunächst? Na, Kinderbücher, so Schleichfiguren, also einfach altes Kinderspielzeug, was wir nicht mehr benötigen und so weiter. Jetzt wollte der alte Schuhe haben von dir. Ganz genau. Das habe ich aber dann verneint, weil ich einfach keine alten Schuhe zu verkaufen hatte. Hat dich die Frage gewundert? Am Anfang ja. Ja. Als dann seine zweite Frage kam, war ich aber ehrlich gesagt noch mehr verwundert, weil er fragte mich dann nach gebrauchten oder gelöcherten Socken. Ach. Dann habe ich gedacht... Ich habe eine lose Ahnung, wo es hinführen könnte. Ja, die hatte ich dann später auch. Also er will gelöcherte Socken haben. Ja, am liebsten getragen und natürlich. Die Kurzvariante ist, er hätte gerne getragene Socken von mir, am liebsten auch mehrere Tage getragen und er würde da auch richtig gut für bezahlen wollen. Da warst du aber erstmal platt, oder? Ja, ich bin immer noch sehr platt, weil er hört auch nicht auf zu schreiben. Wie hast du denn reagiert? Ich habe das erstmal so abgetan und habe dann gesagt, ja, ach, was machst du denn mit den Socken und also ich habe erst gar keine Idee, was er vorhat. Ich glaube, ich weiß, was der damit macht. Ja, mittlerweile weiß ich das auch. Ich habe das dann mal gegoogelt. Mhm. Wie gesagt, also er schreibt immer noch, während der Arbeit habe ich gar keine Zeit, da irgendwie drauf zu reagieren. Wenn man dann nach Hause kommt und nimmt das Handy und liest dann so Nachrichten wie meine Göttin, meine Herrin und schick mir doch bitte Socken. Ich weiß gar nicht, was ich mit dem machen soll. Also hast du ihm denn eine klare Ansage jetzt gemacht? Ja, genau, habe ich gemacht. Also ich hab ihm du kriegst meine gelöcherten Socken kriegst du nicht, hast du geschrieben. Genau. Das ist gut. Jetzt kann ich ihn natürlich auch ganz einfach blockieren. Ja. Aber man ist ja auch ehrlich, ich habe mit dem Thema noch nie was zu tun gehabt und habe ihn dann, wie gesagt, auch einfach erstmal, bevor es dann zu einem ganz kompletten Nein kam, gefragt, was machst du mit den Socken? Ja. Und war dann natürlich auch sehr interessiert, weil er redet da auch sehr frei und sehr offen drüber. Ja. Jetzt kommen aber halt so Sachen dazu, weil ich dachte, es bleibt dann bei diesen Socken. Jetzt erzählt er halt auch so Sachen wie, er findet das auch toll, von Frauen finanziell ausgenutzt und erniedrigt zu werden. Ach so, das heißt, du kannst Kohle mit dem verdienen. Ja, das will ich aber gar nicht. Meine Frage wäre eigentlich, kann man den nicht vermitteln? Gibt es da nicht jemanden, der dem helfen kann? Nochmal die Frage, hat er denn genau, wirklich, obwohl wir uns das ja alle denken können, aber hat er explizit geschrieben, was er mit den Socken macht? Ich habe ihn dann gefragt, was er damit machen wollen würde. Und ich habe dann, wie gesagt, gar keine Idee da vorher zu war, auch gefragt, wenn man ihm benutzte Socken schickt, ob der Geruch erhalten bleiben soll und ob das in der Tüte verschickt werden soll und keine Ahnung. Und er hat dann gesagt, es wäre ganz schön, wenn das dann in der Tüte verschickt werden würde, weil dann verfliegt der Geruch ja nicht so schnell. Okay, das war noch nicht die Antwort auf meine Frage. Die Frage war, hat er gesagt, was er dann mit den Socken machen will? Ja, außer dass er die sammelt und wirklich in so einen Schrank legt, befriedigt er sich auch an diesen Socken, an dessen Geruch. Du hast aber keine Ahnung, wer das sein könnte. Nee, ich kenne den nicht, keine Ahnung, wirklich. Hat er ein Bildchen, mit dem er sich vorstellt? Ja, aber ich gehe mal davon aus, dass das kein normales... Ja, ich denke mal. Glaubst du, dass der dich zufällig anschreibt? Ja, das glaube ich auf jeden Fall. Es könnte ja auch sein, dass der dich wiederum um tausend Ecken kennt. Das kann ich mir ehrlich gesagt eher weniger vorstellen, weil ich habe einen sehr, sehr kleinen, gut ausgewählten Freundeskreis. Hm. Ist denn dein Profilbild echt? Mein Profilbild ist echt, ja. Ja, guck, dann kann es natürlich sein, dass er rumgesucht hat und dann hat er dich entdeckt. Ja, und ich habe ihn auch gefragt, wie er denn ausgerechnet auf mich kommt, weil in dieser Gruppe sind fast 18.000 Menschen. Mhm. Und er hat dann darauf geantwortet, ja, du siehst so wunderschön aus. Und siehst deine du? Grünen Augen haben mir so gut gefallen. da war ich natürlich erstmal so, okay. Wir haben übrigens morgen das Thema Pervers. Ja, ich weiß. Ne? Ja. Und da passte er ja auch wunderbar rein. Vielleicht hört uns er ja zu. Oh Gott, ja, ich könnte ihm ja mal schreiben, dass er anruft. Ja, dann könnte er sich morgen melden. Das wäre natürlich ein Traum, wenn ich mit ihm sprechen könnte. Ja, also ich kann ihm das gerne anbieten. Ja. Das schreib ihm doch mal. Also er ist herzlich willkommen und jeder Jack ist anders. Wenn er halt auf kaputte Socken steht, kann er gerne hier erzählen. Haben wir nichts gegen. Aber du bist jetzt so großherzig und möchtest diesem Mann, weißt du eigentlich, wie alt er ist? Er ist irgendwas um die 26 bis 30. Ich habe nicht nachgefragt. So steht es da, ja. Hm. Du möchtest diesem Mann irgendwie helfen. Naja, ich will ihn auf jeden Fall nicht einfach so, wie vor einem Baum laufen, einfach so blockieren. Ja, ist ja sehr netter Zug von dir, aber was willst du machen? Ja, ich will ihm jetzt auch keine Socken schenken oder schicken, ne? Also das auch nicht, weil da bin ich dann raus. Aber mit dem Finanziellen, das ist ja verrückt. Hat er das ein bisschen näher beschrieben? Ja, das ist das, was mich dann so stutzig gemacht hat, wo ich dann echt überlegt habe, dass das eigentlich überhaupt nicht in Ordnung ist, weil es gibt auch einfach Frauen, die es dann wirklich gnadenlos ausnutzen. Mhm. Und er hat geschrieben, er ist auf diese ganze Sache überhaupt gekommen. Er hatte bei seiner ersten Freundin durfte er dann Füße massieren und so weiter. Und dadurch hat er dann entdeckt, dass er diesen Fable halt hat. Mhm, Der will finanziell ausgenutzt werden. Der möchte wirklich komplett ausgenutzt und erniedrigt werden. Das hat er auch so geschrieben. Und ich habe dann gesagt, ey, das tut mir wirklich leid, du bist da bei mir falsch. Das heißt, wenn du dann sagen würdest, hier, wie auch immer er heißt, ich brauche 500 Euro noch heute, dann überweist er dir das. Ja, das hat er mir heute eiskalt gesagt. Hast du nicht irgendwas, was du haben möchtest? Ich sag, das Leben ist teuer. Ich sag, man will ja viel haben, ne? Und ich rede dann da mit ihm so flapsig drüber. Und er sagt aber eiskalt, sag mir doch eine Summe und ich schicke dir das. Und ich habe gesagt, das kannst du doch nicht ernst meinen. Ich sag, wenn du jetzt an die Falsche gerätst, dann du bist in 2 Monaten bist du spätestens blank. Wenn er nicht jetzt schon blank ist und alles auf Pump das Ganze macht, man weiß es ja nicht. Kann auch sein, dass er viel Kohle hat. Aber ja, das weiß ich nicht. Das habe ich auch nicht hinterfragt. Also noch mehr Gründe, mit ihm persönlich zu sprechen. Also schreib ihm das mal. Also ich finde schon, dass er irgendwie vielleicht, ich weiß nicht, ob man das Hilfe nennen soll. Ja, also er braucht auf jeden Fall jemanden, der ihn vielleicht an die Hand nimmt. Nur ich bin da leider die Falsche. Ja, also ich glaube, psychologische Hilfe braucht er wohl wahrscheinlich nicht oder noch nicht. Das ist in der Tat ein Fetisch, auch dieses mit dem Finanziellen, das habe ich ja auch schon gehört. Wobei da der Spaß dann irgendwann aufhört. Mit den Socken ist er noch okay, wenn er drauf steht, aber wenn er darauf steht, wirklich in die Schulden getrieben zu werden von jemandem Rücksichtslosen, dann hört der Spaß wirklich auf. Aber Bianca, du kannst ja gar nichts machen. Du hast ja völlig korrekt reagiert und jetzt kannst du nur sagen, bitte lass mich in Ruhe. Ich stehe dafür überhaupt nicht zur Verfügung. Ruf mal bei Domian an. Ja, das werde ich mir auf jeden Fall nahelegen. So. Ich habe ihr da echt eine Idee. Ja, es gibt ja vielleicht auch professionelle Hilfe da irgendwie. Klar, so. Deswegen müssen wir dann ein paar Details von dem Knaben herauskriegen. Ja. Ja, aber jetzt, wenn sich dann meldet, kann ich natürlich nicht versprechen. Ne? Nein, das ist mir völlig klar. Ich nehme auf jeden Fall an. Ist mir völlig klar. Auf jeden Fall haben wir gelernt, dass du dafür nicht zu haben bist, kaputte olle Socken zu verkaufen oder zu verschenken. No, ich hätte ihm geschenkt, hätte ich es ihm wahrscheinlich schon, aber Geld dafür genommen auf gar keinen Fall. Weil was er damit macht, ist mir ja dann, ne? Was denkst du über Menschen, Männer in diesem Fall, die so einen Fetisch haben? Ich finde es ehrlich gesagt, ganz, ganz schwierig. Also ich weiß nicht, ob ich das total durchgeknallt und verrückt finde. Mhm. Oder wenn es auf der normalen Schiene bleibt, schon fast wieder so interessant, dass man drüber reden sollte. Weil ja. Ich habe das dann meiner Freundin erzählt. Ich sage, hör mal, ich sag, du glaubst nicht, was mir passiert ist. Die hat mich ausgelacht. Die hat zu mir gesagt, dem Jungen die Socken, dann ist der glücklich. Du persönlich hast keinen Fetisch? Nee. Du bist ganz normal, wie sich das so gehört. Und so, ich bin so 0815, genau. Das wollen wir nicht sagen. Das wollen wir so nicht sagen. Ich finde, dass du eine sehr nette junge Frau bist. Ach, danke schön. Bianca, danke für den Anruf. Also du machst da erstmal einen Cut bei ihm und machst ihm den Vorschlag. Ja, mache ich, sehr gerne. Und wir sind sehr gespannt auf morgen Nacht. Ja, vielleicht meldet er sich. Vielleicht meldet er sich. Er wird sich dann ja sagen, ich bin der Kontaktmann von Bianca. Ich gebe es ihm so weiter. Vielleicht tut er das, ich hoffe. Bianca, alles Gute wünsche ich dir. Ja, ebenso. Tschüss. 0800 50 220 50 50 oder domian@wdr.de. Ja, das Thema ist pervers morgen. Und morgen möchte ich in der Tat mit Leuten sprechen, die perverse sexuelle Neigungen haben, was man denn so pervers nennt. Oder was andere vielleicht pervers nennen, Neigungen, Fantasien haben. Aber gerne auch mit Leuten, die sehr viel Geld haben, wo man eigentlich sagen müsste, das ist pervers viel Geld. Und mit Leuten, die sich sehr unmoralisch, also steigern wir das noch, pervers, unmoralisch jemandem gegenüber verhalten haben. Und natürlich dann auch mit der anderen Seite, nämlich mit Opfern von perversen Leuten jeglicher Art. Pervers ist unser Thema morgen und ihr könnt euch gerne per Mail anmelden, domian@wdr.de oder morgen ab 0 Uhr unter unserer Nummer sind wir gut erreichbar. Pervers. Heute alles normal, alles gemischt. Hier ist Lisa. Lisa ist 24. Guten Morgen, Lisa. Hallo? Hallo? Hallo, Domian. Hallo, Lisa. Du hörst mich. Ja, jetzt war ich gerade ein bisschen verwirrt, weil ich gar nicht dachte, dass ich so schnell drankomme. So schnell geht das jetzt. Ja. Ich freue mich, dass du da bist. Ja, ich freue mich auch, Domian. Was ist los? Also, mir geht es darum, ich habe einen, sagen wir mal, einen asiatischen Fetisch, aber ich weiß nicht, wie man das Fetisch nennen kann. Einen asiatischen Fetisch? Also ein Asia-Fetisch. Also ich gehe total ab auf asiatische Sachen. Mhm. Und meine Wohnung ist asiatisch eingerichtet und ich war auch schon in zwei asiatischen Ländern und ja. Ist das ein Fetisch? Ein Fetisch hat ja mit Sexualität was zu tun. Ja, ich weiß auch nicht, wie ich vielleicht eine Obsession, vielleicht kann man es so besser beschreiben. Mhm. Geht es denn so weit, dass du auch auf Asiaten stehst, sexuell? Oh ja. Oh und, ja. Und ja, auch auf asiatische Frauen. Also, wobei ich eigentlich gar nicht beefen oder so, aber bei asiatischen Frauen ist es irgendwie anders. Ich weiß, ich ziehe mich total an. Ach so, interessant. Du bist gar nicht bi, eigentlich nicht. Aber bei asiatischen Frauen würdest du mal sagen, naja, warum nicht? Ja, ich finde sie einfach so schön. Ich kann das nur die angucken. Ist asiatisch ja ein großer Begriff. Da gibt es Chinesen, gibt es Inder, da gibt es Philippinen und so weiter. Was denn so? Oder Japaner? Japaner, Koreaner, Vietnamesen, Philippinen, Thailänder, so. Die Richtung. Genau. Ja, das geht ja teilweise schon so weit, dass sich seit zwei, drei Jahren schon langsam manchmal dieses Bedürfnis hat, dass ich genauso aussehen will wie eine Asiatin, weil ich finde, dass die viel schöner sind. Und da habe ich mir dann öfter schon gedacht, wie das wäre, wenn ich mich einfach operieren lasse. Nein, das nicht. Nein, nein. Da siehst du so aus, es gibt doch so ein absurder junger Mann, der sich in Amerika... Ja, so aus Südkorea, ja, den habe ich auch gesehen. Ja. Okay, das ist extrem. Nee, das mach nicht. Das ist übertrieben. Also ich finde, wenn man so eine Obsession hat oder so eine Schwärmerei für so etwas, völlig in Ordnung. Aber da ist die Grenze, wo ich denke, das ist dann eine Nummer zu krass. Aber wenn ich das unbedingt... Ich meine, ich habe das wie so ein Verlangen. Ich hab jetzt kein Geld dafür, aber wenn ich das Geld hätte vielleicht, dann... Aber da gibt's doch noch viele andere Schritte, die man vorher tun könnte. Du kannst dich so kleiden wie Asiaten. Das mache ich teilweise schon. Du könntest diverse asiatische Sprachen lernen. Ja, die lerne ich. Ich lerne gerade Japanisch und Koreanisch. Ach so, okay. du könntest eventuell mal für eine Weile versuchen, doch zu leben. Ja, das habe ich auch schon überlegt. Vor allem beruflich wäre das vielleicht mal eine Herausforderung. Was machst du beruflich? Ich bin Mediengestalter. Ja gut, da könnte man ja vielleicht irgendwie was basteln. Ja, schon. Aber ich weiß nicht, ich habe mir noch nicht so ganz schlau gemacht, wie wie das alles läuft, was man alles braucht. Also es ist gerade nur so ein Wunschtraum. Okay, gut, das muss aber man langfristig einfädeln, aber ja, genau. Das fände ich ja schon an deiner Stelle hochinteressant, wenn du dir ein Land rauspickst, was du besonders gerne magst und da vielleicht mal ein Jahr oder zwei Jahre wirklich lebst. Operieren kann sie immer noch. Ja, in Südkorea gibt's da sehr, sehr gute Chirurgen und so, das habe ich ja schon rausgefunden. Wie siehst du denn aus? Siehst du typisch deutsch aus? Ich habe jetzt keinen asiatischen Vorfahren, aber ich habe halt braune Haare, okay, braune Augen. Aber ich bin relativ groß. Aber braune aber Augen? Ich bin auch dünn. Ja, ich habe braune Augen. Ja, das ist doch schon mal ein Anfang. Braune Augen, Haare kann man färben, das ist ja... Ja, aber das Gesicht ist ja trotzdem europäisch. Ja, aber man darf sich auch nicht, man darf sich vielleicht auch nicht zu sehr verändern und verbiegen wollen. Du bist ja, ja, aber du ich mach das ja nicht für jemanden. Weißt du, Domian, ich mach das ja, wenn dann für mich. Und sagen die alle. Sagt dieser komische Typ in Südkorea auch. Der macht das für sich. Ich hab dich gesehen, du siehst schon immer aus. Völlig absurd, ja. Erzähl mir doch mal, Lisa, wie das bei dir kam überhaupt, wie das anfing. Ja, das kann ich dir gerne sagen, das fing bei mir alles an, als ich 16 war, 17, als ich so in der Berufsschule war, angefangen hatte, da hat mich eine Klassenkameradin darauf gebracht. Mhm. Und jetzt kommt es nämlich, das war nämlich, erst war das Manga, und zwar Yaoi, also schwuler Manga. Und ich will ja kein Bio oder so, aber ich fand das so faszinierend und so, und dann habe ich mit damit angefangen, dann kam Anime und das hat sich immer mehr gesteigert. Und ja, seit ich 16 bin, bin ich sehr an Asien und so interessiert. Das kam einfach durch die Freundin in der Schule und Anime, und das kennst du vielleicht. Ja, kenn ich. Ja. Und so kam das. Und dann war ich ja in asiatischen Ländern, Japan und Vietnam, und das hat mich schon sehr geprägt, würde ich mal sagen. Und die Wohnung, sagst du, ist komplett asiatisch eingerichtet? Komplett. Ja, ich arbeite noch dran, dass es komplett wird, aber es ist schon sehr, ja. Bist du denn auch hauptsächlich asiatisch? Nicht hauptsächlich, aber viel. Ich mache auch selber Sushi und ja, ich habe japanische Kochbücher und ich habe japanische Freunde sogar, auch also asiatische generell, japanische und thailändische. Also Ist das Haupt-Top-Land für dich Japan? Nee, ist auch Korea noch sehr top. Mhm. Also da würde ich auch gern hin. Jetzt aber nochmal auf die Liebesfrage zurückzukommen. Du bist gerade ein bisschen ausgewichen, als ich gefragt habe, ob du auf asiatische Männer stehst. Ja. Hattest du schon mal einen asiatischen Mann? Ja, ich habe tatsächlich schon mal einen asiatischen Freund, und der war als Austauschstudent hier aus Korea. Oh, die sind ganz anders. Da muss ich mich dran gewöhnen. Also es ist gar kein Vergleich zu Deutschen. Inwiefern ist der Unterschied da? Ja, also es war so, dass wenn er mir geschrieben hat, dann musste ich sofort schreiben, sofort. Mhm. Und wenn nicht, dann hat er sich aufgeregt und hat dann gedacht, was ich Komisches mache und so. Und dann erst im Nachhinein habe ich dann rausgekriegt durch eine Freundin, dass Koreaner das immer so machen. Also die schreiben, und wenn du nicht sofort antwortest, denken die, es ist irgendwas mit dir passiert. Ach so. Und dann fangen sie an zu schreiben oder holen die Polizei. Ganz komisch. Was ja interessant ist, das alles so zu lernen, ne? Eben, das habe ich auch nicht gewusst. Aber siehst du, du musst doch ganz, ganz, ganz viel lernen, bevor du dich eventuell operieren lässt. Ja, ich kann sowieso nicht, ich habe kein Geld. Ja. Also, aber das hat er nicht so lange gehalten mit dem. Nee, nicht so lange, weil der ist er dann auch wieder gegangen. Außerdem, ja. Das ist doch die tollste Methode überhaupt, sich wirklich an ein Land oder an eine Region anzunähern, indem man versucht, dort eine Liebe zu finden. Ob das eine Frau ist oder Mann ist. Das wäre natürlich ganz großartig, wenn du eine Beziehung da hättest. Ja, das fand ich recht. Das habe ich auch schon oft gedacht. Deswegen ist die Idee ja gar nicht so schlecht, da hinzugehen. Unbedingt, also, musst du machen. Deswegen, Wenn man so brennt für etwas, dann sollte man das auch machen. Ja, das ist schon... Hörst du auch asiatische, ich weiß gar nicht, ob es hier einen Oberbegriff asiatische Musik gibt, aber ich sage ihn jetzt mal so. Mhm. Hörst du das? Ja, klar, ich höre K-Pop, also koreanischen Pop, das ist ja ziemlich groß, aber ich liebe es so. Ja, ich höre K-Pop. Gibt es noch Freundinnen oder Freunde in deinem Freundeskreis jetzt, die auch diese Obsession teilen? Ja, da gibt es einige. Die habe ich ja dort durch K-Pop erst kennengelernt, weil in Facebook, da gibt es ja unzählige Gruppen mit K-Pop for Germany und all das Sachen. Ja, ja. Und ein Merch kann man bestellen, alles. Aber jetzt bist du zurzeit solo. Ja, leider schon. Ja. Aber Domian, ich will jetzt irgendwie blöd kommen, aber wenn es sich jemand meldet, können Sie ihn ruhig zu mir rüberstellen. Also einen Kontakt herstellen. Ich suche auch immer noch ein paar Freunde mit K-Pop mögen oder so. Ja. Ich mache das ja nicht gern, du weißt, ne? Keine Kontaktbörse. Ja, das weiß ich schon. Nur bei ernsten, sehr ernsten Sachen. Ja, schon, aber ich wollte mal sagen. Aber vielleicht schaut uns ja irgendwie so ein sehr, sehr netter junger Mann in Japan zu. Oder in Südkorea. Und der denkt, die Lisa muss ich unbedingt kennenlernen. Da würde ich sagen, da machen wir die Ausnahme. Cool. Lisa, ich find's toll, wenn man so eine Schwärmerei hat für irgendwas. Mit dem Operieren bin ich gebremst, wie du gemerkt hast. Ja, das hab ich schon gemerkt. Aber nimm das doch mal als großen Plan in die Hand, für mal irgendwann für ein paar Jahre dahin zu gehen. Oder für ein Jahr. Ein Jahr kann man schon gut eintauchen in ein fremdes Land. Ja, das habe ich schon informiert, aber ich weiß nicht, zwinge so ein bisschen. Aber du hast recht, probieren geht über Studieren. Genau, so sehe ich es auch. Mhm. Danke für deinen Anruf und alles Gute. Danke, Dorian, und ich wünsche dir alles, alles Liebe für deine Zukunft. Dankeschön, sehr nett von dir. Ciao, tschüss. Tschüss, tschüss. Die Lisa. Und jetzt ist Oliver hier. Oliver, 45, guten Morgen. Hallo, grüß dich, Dorian. Lieber Oliver, guten Morgen. Um was geht's bei dir? Ich rufe dir erst mal an und komm gleich dran, ich bin echt erstaunt. So geht's manchmal. Ja. Bei mir ist etwas trauriger. Mein Vater ist vorgestern verstorben. Oh, das tut mir sehr leid. Mhm. Wie alt ist dein Vater geworden? Ich hatte zu wenig Zeit, mich zu unterhalten, vielleicht verabschieden, weil ich war verreist. Ich habe Sie verstanden. Du hast keine Gelegenheit gehabt, dich... Ja, zu wenig Zeit. Zu wenig Zeit. Mhm. Ja. Ist er denn plötzlich verstorben? Mehr oder weniger. Also er war 4 Tage im Krankenhaus. Mhm. Also innerhalb von 3 Tagen ist er verstorben, nachdem er die Diagnose gekriegt hat. Welche Diagnose hatte er? Er hatte einen Tumor in der Leber, auf der Leber, Leberkrebs. Und so schnell ist er dann verstorben, nachdem er das erfahren hat? Mhm. Und er hatte vorher keine großen Beschwerden? Nee, er dachte, er hatte einen Hexenschuss, er hatte starke Rückenschmerzen. Mhm. Und hat gemeint, ja, das ist der Hexenschuss und dabei war das dieser Tumor. Mhm. Diese 4 Tage, als er im Krankenhaus lag, warst du in dieser Zeit weit von diesem Krankenhaus entfernt? Nee, ich war schon vor Ort, aber ich war nur den Abend, ich bin zurückgekommen den Abend, bevor er ins Krankenhaus ist. Mhm. Da haben wir uns am Abend ein bisschen unterhalten, am nächsten Morgen stand er auf und sagte ihm, geht's nicht gut, er muss ins Krankenhaus. Mhm. Mhm. Und dann hast du ihn aber im Krankenhaus auch besucht? Ja, ja, natürlich war er jeden Tag dort. Und am zweiten Tag kam dann die Ärztin zur Diagnose, wollte uns sagen, was halt, er wusste das ja vorher schon. Sagt er, ja, jetzt wird euch die Ärztin erzählen, aber macht kein Drama draus. Also ihm war vollkommen klar, wie ernst es ist? Ja, die Ärztin hatte ihm ja das schon eine Stunde vorher erzählt. Oder? Mhm. Das heißt, er war sehr tapfer. Ja, er war aber merklich niedergeschlagen, weil er dachte, er hat noch gesagt, ja, in 10, 14 Tagen bin ich wieder draußen. Das hat er trotzdem gesagt? Das hat er am ersten Tag hat er das gesagt. Mhm. Wie hast und dann du am zweiten Tag nach der Diagnose, er war selber erstaunt und niedergeschlagen. Wie hast du denn diese Diagnose aufgenommen? Meine Mutter war auch dabei. Mhm. Also total, aber auch nie dran gedacht, weil er die Zeit davor beschwerdefrei war. Mhm. Und ging's gut, er hat alles gemacht im Garten und. Mhm. Bist du das einzige Kind? Ja. Und am Todestag oder zur Todesstunde warst du nicht da? Meine Mutter war da und er hat mich kurz danach angerufen. Und bist du dann durch in der Nacht von Sonntag auf Montag. Mhm. Der Kreislauf hat halt schlapp gemacht. Ja. Es ging dann nicht mehr. Und operieren, meine Mutter hat gesagt, ja, warum operieren Sie ihn? Ich sagte, ja, das hat keinen Wert. Das ist, vielleicht wollte er das auch nicht mehr. Wie alt ist dein Vater geworden? 79. 79, ja. Bist du dann, als deine Mutter angerufen hat, sofort dorthin gefahren? Ich bin sofort ins Krankenhaus gefahren und... Das heißt, du hast ihn gesehen auch, verstanden? Ja, ja. Mhm. Wie war das für dich? Ja, er sah recht friedlich aus, also das, ich war froh, dass er sich nicht, also ich hatte das Gefühl, dass er sich nicht gequält hat. Mhm. Das Traurige ist halt nur, wie gesagt, wir hatten ja nur den einen Abend, als ich kam, und dann der Morgen, das war ja auch nicht mehr der erste Tag im Krankenhaus, da haben wir uns ein bisschen unterhalten. Was hättest du dich denn gerne mit ihm noch unterhalten? Ja, weiß nicht, über alles Mögliche, weil ich war ja lange, ich war ja verreist, 8 Wochen. Mhm. Ich habe auch Sachen für ihn mitgebracht und das war alles, quasi hat er gar nichts davon gehabt. Mhm. Wie war dein Verhältnis früher zu sehr deinem gut, Vater? Sehr gut, also, mhm. Wir waren so ein bisschen im Umbruch, wir haben so ein altes Haus gekauft, im Umzug und er war dort. Mhm. Und wir hatten ein sehr gutes Verhältnis, wir waren ja auch in Kontakt. Er hat sich auch nie beklagt, dass er sagt, ja, das tut mir weh oder ich kann nicht mehr oder irgend sowas. Mhm. Er wollte auch kein Mitleid und ich glaube auch nicht, dass es ihm schlecht ging. Hast du bis das? Bis auf diesen Hexenschuss, den vermeintlichen. Hast du das realisiert schon, dass er verstorben ist? Ja, also ich habe mich natürlich die ersten 2 Tage, als er war wie bewusstlos. Er hat ja gar nicht mehr reagiert auf Zuspruch und so. Mhm. Aber er ist ja de facto erst 2,5 Tage jetzt tot. Genau. Das heißt, da ist man eigentlich immer noch in so einer Phase, da man weiß das zwar rational vom Kopf. Ja, ich versuche mich also auch ein bisschen abzulenken und... Mhm. Wie ist das jetzt weiter geplant? Wie wird die... Ich gucke mich gerade jetzt um nach dem Bestatter, wir wollen ihn einäschern lassen. War das wir hatten auch mit ihm nicht so drüber gesprochen, was für Wünsche er hat. Nicht drüber gesprochen? Nee, das war nicht so ein Thema irgendwie. Mhm. Kam nicht zur Sprache, aber gut, ich habe auch mit der Verwandtschaft ein bisschen drüber gesprochen. Mit meiner Mutter natürlich auch. Und wir wollen ihn einäschern lassen. Mhm. Und ein normales Grab? Nee, normales Grab wahrscheinlich nicht, weil die Gräber von unserer Verwandtschaft und so, die hat irgendwie auch keiner gepflegt. Und also lieber ein anonymes Grab? Ja, so etwas. Sowas vielleicht. Am ehesten noch. Weißt du, dass, wenn man überhaupt bei so einer traurigen, bei so einem traurigen Vorkommen ist, du hast deinen Vater verloren, das steht erstmal für sich als sehr... Ja, das war auch mein erster so Trauerfall, also wo ich so nah dran bin. Wenn man überhaupt von was Gutem reden kann, wenn das was Gutes hat, das Gute daran ist, dass dein Vater keinen langen Leidensweg hatte. Ja. Es hätte ja auch sein können mit dieser Erkrankung, dass er sehr, sehr viele Monate sehr schlimm leiden muss. Das stimmt, ja. Er hatte 2011, war er schon mal im Krankenhaus und er hatte Leberzirrhose. Im 2. Stadium. Ah, da war er ja schon vorgewarnt, dass da was mit der Leber. Genau. Das war 2011, vor 5 Jahren. Gut, er hat dann jährlich Bluttests gemacht, hat mit dem Trinken aufgehört und die Werte haben sich verbessert. Du sagst, mit dem Trinken aufgehört. War er früher Alkoholiker? Ja, er hat früher viel Alkohol getrunken. Das war doch sicher eine Belastung auch in der Familie, oder? Ja, nee, das war so ein Gesellschafts... Naja, er war ganz normal. Also er hat schon getrunken, regelmäßig, aber er war nicht immer besoffen. Er hat halt immer so einen Pegel gehabt. Und ist er dann über viele Jahre, über Jahrzehnte, sagen wir mal. Ist er denn damals in eine Entgiftung gegangen, in eine Klinik? Nee. Er war 14 Tage im Krankenhaus. Gut, das war damals auch ein bisschen erschütternd, diese Diagnose, aber die Leber regeneriert sich ja gut. Und dann hat man trotz der genauen Beobachtung das nicht rechtzeitig entdeckt, dass Genau. Er hat halt jährlich einen Bluttest gemacht. Ach so. Mehr nicht. Er war nicht so, er ist nicht gern zum Arzt gegangen. Ungern. Und die Werte, dieser Standard-Bluttest, das sah so gut aus, dass ich das halt, das war dieser Trugschluss wahrscheinlich auch, dass es sich verbessert. Jetzt müsst ihr deinem Vater, Oliver, eine würdige Beerdigung organisieren. Das ist auch nochmal eine Zäsur, der Tag der Beerdigung, wenn man das dann mitmacht. Und wenn dann die Beerdigung stattgefunden hat, dann beginnt eine ganz neue Phase. Ja. Wie geht deine Mutter damit? Viel von ihm irgendwie abhängig und... Bitte? Es war viel von ihm abhängig. Wie meinst du das? Bürokratiekram und so Ding und... Wie geht es in deiner Mutter? Ja, sie ist ziemlich niedergeschlagen, weil sie ist auch hilflos. Sagt sie, ja, was soll ich ohne dich, also was alleine. Aber, kommt sie schlecht zurecht. Aber Oliver, dann hast du ja wirklich deine Aufgabe, du musst dich um deine Mutter kümmern. Im Sinne deines Vaters ist es schon jetzt deine Aufgabe, deiner Mutter beizustehen. Ja, richtig. Und du wohnst auch dauerhaft in der Nähe deiner Mutter? Ja, wir sind ja so ein bisschen im Umbruch. Wir sind schon zusammen, ja. Ach, dieses Haus, von dem du gerade erzählt hast. Genau, richtig. Ja, perfekt. Ja. Das ist ja ganz perfekt. Das heißt, ihr wohnt dann auch zusammen in diesem alten Haus. Genau. Ja. Lieber Oliver, dann... Es ist halt schade, dass wir nicht die Zeit hatten. Die Sachen, die ich ihm mitgebracht habe und ein bisschen über die Erlebnisse, darüber, was wir da gemacht haben, wo warst zu du erzählen. Denn? Wo warst du denn? In Griechenland. In Griechenland. Und was hast du mitgebracht? Ja, Leckereien und Ding und dann auch von hier so alle möglichen Sachen. Von Bekannten, die Schwägerin hat was mitgeschickt und sowas. Eine Schwägerin? Und alles davon hat er nichts gehabt. Die Schwägerin hat was mitgeschickt? Das heißt, ja, es gibt Wurzeln in Griechenland? Verwandte, Familie? Nee, meine Mutter ist Griechin. Ach so, na okay, dann haben wir ja... Ja, und er war auch... Also war gerne in Griechenland. Er war einige Jahre auch unten und ja. Oliver, also dann wünsche ich jetzt für die nächste Zeit dir viel Kraft und ich danke dir. Organisiert jetzt die Beerdigung schön und steh deiner Mutter bei. Sei für sie da. Danke dir, Jürgen. Alles Gute von Herzen dir und deiner Mutter. Dir auch. Auf Wiederhören. Tschüss. 1.31 Uhr haben wir und nochmal unser Hinweis auf morgen. Morgen heißt unser Thema pervers und ich möchte gerne morgen mit Leuten sprechen, die perverse sexuelle Neigungen oder Fantasien haben. Dann Leute, die sehr, sehr viel Geld verdienen, dass man sagen kann, sie verdienen pervers viel Geld. Verdient ihr pervers viel Geld? Und ich möchte mit Leuten sprechen, die etwas so Unmoralisches getan haben, dass man auch sagen kann, das war pervers, unmoralisch und andererseits gerne mit Opfern von perversen Menschen. Ihr könnt euch wie immer anmelden unter domian@wdr.de oder morgen vor der Sendung oder während der Sendung euch dann auch melden. So, weiter geht es mit Sebastian und Sebastian ist 25. Guten Morgen. Hallo. Hallo Sebastian, guten Morgen. Ja, hallo Domian. Ja. Ich wollte dir von meiner seltenen Augenkrankheit erzählen, die ich seit meiner Kindheit habe. Erzähl mal. Ja, die Krankheit heißt Visual Snow auf Englisch. Auf Deutsch heißt die Augenrauschen. Augenrauschen. Augenrauschen, ja. Mhm. Bei dieser Krankheit sieht man ein permanentes Rauschen, wie bei einem Fernseher, der keinen Empfang bekommt. Dieses Rauschen hast du vor den Augen? Genau. Immer? Immer. Schwarze. 24/7. Aber du kannst durch das Rauschen hindurch auch sehen, oder wie? Ja, ich kann durch das Rauschen sehen, aber dieses Rauschen ist eine Begleiterscheinung meines Blickfelds. Aber du kannst nicht wirklich scharf sehen. Scharf kann ich sehen, das ist ja eben das Komische. Also ja, diese Krankheit, die ist noch kaum erforscht eigentlich. In Wikipedia gibt es sehr wenige Informationen darüber. Ja. Beschreib mir das mal ein bisschen näher. Ich versuche mir es gerade vorzustellen. Ich habe ein Blickfeld und sehe all die Dinge jetzt auch scharf vor mir. Ich gucke jetzt hier zum Beispiel in eine Kamera rein, sehe die Kamera auch. Was, wenn du an meiner Stelle jetzt sitzen willst, du guckst gerade aus in eine Kamera, was sieht man, wo ist dieses Rauschen? Das Rauschen erfüllt das gesamte Blickfeld. Also dieses Rauschen ist in Bewegung, also es flimmert quasi. Mhm, tagsüber ist es nicht so schlimm, aber wenn man auf helle Flächen guckt oder besonders im Dunkeln, da ist es besonders schlimm. Da sehe ich zwar noch was, aber es ist besonders extrem. Ist das Rauschen in Schwarz-Weiß oder in Farbe? Es ist meines Erachtens in Schwarz-Weiß. Diese Punkte sind so extrem klein, dass man eigentlich gar nicht erkennen kann, ob die jetzt eine Farbe haben oder nicht. Also ja. Wenn du damit geboren wurdest und aufgewachsen bist, woran hast du überhaupt gemerkt, dass das nicht normal ist? Ja, als Kind habe ich mir nichts so dabei gedacht. Da dachte ich, okay, das hat vielleicht jeder Mensch. Aber so im Jugendalter dachte ich, Mensch, das kann doch nicht normal sein, ne? Mhm. Weil Freunde sagten mir auch, nee, ich sehe sowas zum Beispiel gar nicht. Mhm. Ja, und das hat mir dann auch sehr viel Angst gemacht, weil ich nicht wusste, kann man daran erblinden oder ja. Habe ich das als Einzigste auf der Welt? Aber du hast es sicher deinen Eltern dann gesagt und die sind doch bestimmt mit dir zum Augenarzt gegangen. Ja, der konnte nichts feststellen und ich war letztens wieder beim Augenarzt. Der wusste über Visual Snow gar nichts, also der hat es noch nie gehört. Das Auge war auf jeden Fall in Ordnung. Also, wie oft warst du denn schon in ärztlicher Behandlung deshalb? Ja, so fünf bis zehn Mal eigentlich schon, also jetzt beim Augenarzt. Mhm. Das hört sich ja eigentlich dann, wenn das sowas eher ausgefallen ist, da hört sich das ja an, dass man da gar nicht zum Augenarzt gehen sollte, sondern gleich in eine Uniklinik zu einem Wissenschaftler, einem Professor, der sich vielleicht mit solchen Spezialfragen beschäftigt. Ja, nur das Problem ist, weiß der halt auch, was das ist. Also hast du dich immer schlau gemacht, ob es eine Kapazität in Deutschland gibt, der sich damit auskennt? Ja, das habe ich schon mal versucht, aber irgendwie kommt man da auf keine brauchbaren Informationen. Man trifft auf eine amerikanische Studie, die belegt haben soll, dass die Patienten, die sowas haben, im Gyrus lingualis, das ist ein Bereich im Gehirn, erhöhte Aktivität zeigen. Daher denke ich eher, das hat was mit dem Gehirn zu tun als mit den Augen. Wer hat dir denn überhaupt diese Diagnose genannt? Ich habe mir selber genannt. Okay, aber dann weiß man nicht, ob das stimmt. Ja, das stimmt das, auch. Hast ja. du das, also ich finde, da müsstest du mal jetzt ein bisschen professioneller rangehen. Das heißt, du musst zu einem richtigen Augenfachmenschen gehen, in eine Uniklinik. Und ja. wenn der Weg vielleicht nicht weiterführt, aber das wird der Professor wahrscheinlich auch wissen oder dir raten, dass du dann zu einem Gehirnspezialisten müsstest. Ja, so weit wollte ich eigentlich doch nicht gehen. Aber ich denke, so mittlerweile geht dann das auch ziemlich auf die Nerven, dieses Rauschen. Ja, die Frage ist ja wirklich, wie sehr dich das belästigt. Ja, es belastet mich schon. Also ich habe, weil da so wenig drüber bekannt ist und noch keine Langzeitstudien eigentlich bekannt sind, weiß ich zum Beispiel nicht, ob man daran irgendwann nur noch Rauschen sieht zum Beispiel. Ne? Ja, deswegen nochmal meine Rede, du musst wirklich zu einem Fachmann und du kannst dich nicht auf Dr. Google verlassen. Ja. Da tappt man gerade bei solchen komplizierten Sachen wirklich im Nebel als Laie. Hast du das auch, wenn du die Augen zumachst, nachts im Bett? Auch, ja. Immer, ja. Auch wenn ich die Augen zumache. Das klingt für mich so ein bisschen wie Tinnitus in den Augen. Tinnitus, ja, weißt du, was das ist? Das ist ja immer so ein permanenter Ton, den man hört in den Ohren. Ja. Und man weiß ja auch nicht so genau, woran das liegt und wie man das wegkriegt. Und du hast es in den Augen. Ja. Sebastian, also ich kann dir höchstens anbieten, vielleicht meldet sich bei uns jemand, der eine gute Klinik oder wirklich einen Spezialisten kennt, der sich eventuell mit solchen ausgefallenen Dingen beschäftigt. Ja, das wäre toll. Ja, dann reichen wir das gerne an dich weiter. Und wenn dabei nichts rumkommen sollte, dann musst du selbst nochmal den Weg gehen. Vielleicht zuerst zu einem normalen Augenarzt, dass der dich weiter verweist und so weiter. Ja, genau, muss man ein bisschen Druck machen, ne? Ja, genau. Wenn es wirklich für dich belastend wird und du Angst hast, daran zu erblinden, wäre natürlich eine fachkundige Meinung sehr wichtig. Ja. Also, wenn sich bei uns jemand meldet, wir reichen das gerne an dich weiter und stellen den Kontakt her. Okay. Alles Gute, ich drücke die Daumen, Sebastian. Ja, Domian, ich wollte noch sagen, ich finde dich klasse und schade, dass du aufhörst. Danke, sehr nett von dir. Alles Gute. Ja. Tschüss. Danke, ciao. Tschüss. Und hier ist Eileen, 21. Guten Morgen. Moin, Domian. Hallo, Eileen. Hi. Du klingst aber ein bisschen weit weg. Ja. Nee. Ich bin gerade in eine neue Wohnung eingezogen. Hast du die Freisprechanlage? Ja. Es wäre gut, wenn du ganz normal telefonieren würdest, sonst okay. Klingst du nicht gut. Jetzt wird es schon ein bisschen besser. Okay, supi. Mhm. So, um was geht's? Okay, und zwar bin ich halt 22 und hatte vor 2 Jahren eine dreifache Lungenembolie gehabt. Eine dreifache Lungenembolie? Genau. Mit 20, mit 19 Jahren, mit 20 Jahren? Genau, knapp 20 Jahren. Wie genau. Ist die, das ist ja heftig, durch was ist die ausgelöst worden? Also durch die dritte Generation Antibabypille. Ach. Die habe ich damals bekommen, da ich sehr schwer Akne-Probleme hatte. Mhm. Und ja. Das ist ja gruselig. Ja, sehr. Gibt es, hast du die, ich bin nicht informiert, gibt es öfters diese Nebenwirkung, taucht das auf? Das liegt daran, da ich Faktor 5 habe, das heißt, dass ich halt genetisch, hormonellisch quasi das nicht abkann. Das nennt man Faktor 5. Das nennt man Faktor 5, genau. Und die Frauen, die Faktor 5 haben, sind gefährdet? Die sind gefährdet, quasi anatolische Vorfahren, sag ich mal. Ich bin Türkin. Mhm. Und da hat meine Frauenärztin damals keinen Gerinnungsfaktor festgestellt. Mhm. Wie stellt man denn Faktor 5 fest? Durch Blutabnahme. Achso, und das kann man dann in einem Labor, genau. Kann man das relativ schnell rauskriegen. Genau. Aber genau. Müsste das nicht Standard sein beim Gynäkologen zum Beispiel? Das müsste Standard sein. Die Pharmaindustrie hat es auch eigentlich festgestellt. Mhm. Nur meine Frauenärztin damals oder Frauenarzt war es quasi, hat es bald nicht durchgeführt. Obwohl ich auch erwähnt habe, dass ich auch Raucherin bin. Damals. Was hat das mit Rauchern zu tun? Ja, das belastet schon. Mhm. Rauchen und ja. So, eine dreifache Lungenembolie. Genau. Erklär oder erzähl uns mal, wie das abgelaufen ist, was man da empfindet. Okay, also damals habe ich schon fast einen Lungeninfarkt gehabt. Das heißt Atemnot. Plötzlich? Kam das plötzlich? Plötzlich auf der Autobahn. Ach du lieber Gott, während des Fahrens? Ja. Du hast selbst während gefahren. Während des Fahrens, genau. Ich bin gefahren und auf einmal habe ich keine Luft mehr bekommen. Mhm. Warst du und alleine im Auto? Ich war alleine, genau. Was macht man da? Den Notarzt rufen. Ja, du gut, aber du konntest noch anhalten. Ich konnte noch anhalten an der Tankstelle. Mhm. Und Notarzt angerufen und da dachten die schon, ich will eine Bank ausrauben, weil ich in die Tankstelle reingelaufen bin. Mhm. Und habe gesagt, bitte den Notarzt anrufen. Mhm. Und ja. Und dann kamen die zu der Tankstelle? Und dann kamen die, genau. Und erstmal konnten die natürlich nicht durch mich einschauen und haben gesagt, okay, im Krankenhaus, wir führen erstmal eine Schmerztherapie durch. Und ich bin noch nach Hause gefahren und habe gesagt, nee, auf Schmerztherapie habe ich jetzt gerade keine Lust. Wie? Du bist erst mit ins Krankenhaus gegangen? Genau. Ja, und dann vom Krankenhaus bist du dann nach Hause gefahren? Haben die erstmal nichts festgestellt. Und einen Tag später, als ich nochmals Atemluft bekommen habe, bin ich nochmal ins Krankenhaus gefahren. Und da haben sie dann das festgestellt. Also. Ach so, dann hattest du da diese Lungenembolien? Genau. Als es dann festgestellt wurde, in dem Moment oder in den Zeiten davor, kurz davor da, und danach, wie ging es dir denn da? Also ganz schrecklich. Also ich dachte, ich sterbe. Ich denke auch so bei Lungenembolie, dass man fast nicht mehr atmen kann. Genau, das ist ja auch so. Also ich hatte auch eine Atemmaske 2 Tage lang und durch MRT wurde es dann festgestellt, ja. So, dann hatten die das festgestellt und was wurde dann mit dir gemacht? Also ich benutze zurzeit Blutverdünner. Mhm. Ja, und seitdem kann ich halt nicht reisen, so wie ich es will. Meine auch noch damals, als es dann festgestellt wurde, haben die dich im Krankenhaus behalten? Und behalten, genau. Eine Woche lang lag ich im Krankenhaus, ja. Wurde dann halt eingestellt. So, und heute Blutverdünner? Genau. Markomar, sowas in der Richtung? Lebenslang, genau. Ich nehme Markomar ein, genau. Lebenslang erstmal. Und wieso kannst du nicht verreisen? Ängste, ja. Mhm. Und es besteht immer noch, dass man eine Lungenembolie bekommen kann, trotz Markoma. Trotz Markoma, doch es besteht schon. Wie geht das denn jetzt? Kannst du überhaupt noch eine Pille nehmen? Nein, überhaupt nicht. Also hormonelle Behandlungen sind bei mir tabu. Zurzeit darf ich überhaupt nichts nehmen. Aber du bist sonst so wiederhergestellt und kannst dein normales Leben führen, oder? Zurzeit nicht. Ich war selbstständig gewesen, ja. Und mit 19. Was hast du gemacht als 19-Jährige? Ich habe ein Hotel übernommen gehabt. Wie bitte? Mit 19 Jahren? Ja, mit 19, genau. In Deutschland? Genau, mit 19 habe ich Hotel übernommen gehabt. Ich war selbstständig gewesen. Wie viele Zimmer? Das waren mehrere Zimmer. Bitte? Das waren mehrere, also kompletten. Ja, ich frage, wie viel Zimmer? 25 Zimmer hatte ich, genau. Wow. Im Ruhrgebiet, genau. Und es lief auch super. Mhm. Ich war auch privat versichert, aber halt, weil ich privat versichert war, ich konnte es mir überhaupt nicht mehr leisten. Weil die Ärztekosten gingen hoch. Mhm. Wie? Also die Privatversicherung konntest du dir nicht mehr leisten? Oder? Ich konnte es mir nicht mehr leisten, weil ich auch im Krankenhaus lag. Und aber das zahlt doch... Achso, weil du keine Einkünfte hattest in deinem Job. Mhm, genau. Das heißt, du musstest das Hotel wieder abgeben? Genau. Und bist jetzt arbeitslos? Jetzt bin ich arbeitslos mit 22. Ach je. Ja. Kommst du aus dem Gewerbe? Hast du Hotelfachfrau gelernt? Oder? Genau. Ich war während meiner Ausbildungszeit gewesen, habe ich abgebrochen, dachte ich, okay, ist ja alles super und schön, Selbstständigkeit. Ach, du hast die Ausbildung gar nicht zu Ende gemacht? Nee, habe ich abgebrochen. Aber sag mal, woher nimmt man denn als 19-jähriges Mädel die Power, ein kleines Hotel aufzumachen? Also ich war schon immer so selbstständig gewesen, sage ich mal, seitdem ich 14, 15 bin. Gastronomietätigkeit war immer mein Ding. Mhm. Und da dachte ich, okay, als Quereinsteigerin kannst du so etwas mal übernehmen. Lief auch alles super. Aber dann hat die Gesundheit einen Strich durch die Rechnung gemacht. Genau. Mhm. So, jetzt bist du körperlich ganz gut eingestellt, habe ich so verstanden. Aber wahrscheinlich musst du auch ständig oder regelmäßig zur Kontrolle irgendwo hin. Zur Kontrolle, weil ich halt sehr viel abgenommen habe. Ich wiege 50 Kilo. Mhm. Und damals habe ich 6 Kilo abgenommen. Mhm. Und zurzeit schwankt es noch. Wie kann das denn sein, dass trotz der enormen Blutverdünnung dann nochmal eine Embolie drohen könnte? Ich habe es halt so durch meinen Arzt mitbekommen, dass man halt nicht sicher ist. Aber die Wahrscheinlichkeit, ist mal die Frage, wie hoch die Wahrscheinlichkeit... Ist zwar gering, aber da ich Faktor 5 habe, also halt... Ach so. So. Das heißt halt durch die Eltern. Jetzt halt. Hast du einiges schon mitgemacht und bist fast dem Tod von der Schippe gesprungen, kann man sagen. Ja. Man kann ja an sowas in der Tat wirklich sterben auch. Ja, natürlich. Mhm. Also ich hatte riesen Glück gehabt. Mhm. Und bist 21, immer noch sehr jung. Wie siehst du jetzt deine Zukunft? Wie soll es weitergehen? Zurzeit werde ich noch psychisch behandelt. Also ich habe immer noch psychische Probleme. Mhm. Also auf die Autobahn geht es überhaupt nicht mehr. Mhm. Ja, fahre ich lieber Zug oder werde gefahren. Also zurzeit ist es noch sehr schwierig. Also hat das Ganze auch erhebliche seelische Spuren hinterlassen? Sehr, sehr. Einen großen Schock ausgelöst? Auf jeden Fall, ja. Verstehe. Gut, dass du in guter psychologischer Betreuung bist. Mhm. Hast du den Eindruck, dass das was bringt und dir auch hilft? Ich weiß es nicht. Also man versucht sich eben abzulenken, klar, also Hyperventilation passiert fast jeden Tag. Mhm. Angstzustände sind immer noch da, klar, also man wünscht sich quasi ein anderes, dass man anders stirbt, ja. Weil kurz vorm Lungeninfarkt, das ist schon was Schlimmes. Mhm. Was ist denn das für eine psychische Behandlung, die du da machst? Also ich habe quasi zurzeit... Hokus-Pokus-Heilkunde. Hokus-Pokus-Heilkunde? Also, ja, also quasi in Naturheilpraxis. Achso, du bist bei keinem... Beim Psychologen nicht, ne? Das, ja, aber das wäre doch dringend nötig und richtig. Also ich habe quasi keine Termine bekommen und es ist mehr so Naturheilkunde, halt Atemübung und. Okay, dagegen ist ja auch gar nichts einzuwenden. Aber ich finde, du solltest unbedingt parallel forcieren, versuchen, dass du eine ordentliche Psychotherapie bekommst nach einem solchen Vorfall. Ja. Du weißt, dass immer ein Psychologe bei mir im Hintergrund arbeitet. Ja. Heute auch. Das ist heute der Frank. Und okay. Ich möchte gerne, dass Frank dich jetzt gleich nochmal anruft und dich berät, was du in dem Fall am besten tun könntest und wie du es organisierst. Ja. Das können wir machen, ne? Ja, glaube ich so. Mann, dann wünsche ich dir aber wirklich von Herzen, dass du dich wieder stabilisierst. Und ich glaube, du bist eine starke Persönlichkeit, wie du mir das gerade geschildert hast aus deinem Leben. Und ich bin sicher, dass du dann auch wieder was auf die Beine stellen wirst und auf die Beine kommen wirst, richtig? Ja, ich hoffe es. Ich bin fest von überzeugt. Das war jetzt ein heftiger Schicksalsschlag. Das haut wahrscheinlich jeden um. Ja. Aber du hast eine gute Grundkonstitution, glaube ich. Ich glaube es auch. Ja, das glaube ich wirklich. Das hat mich schon sehr beeindruckt mit dem Hotel, muss ich dir sagen. Ja. Liebe Eileen, dann bitte ich dich jetzt aufzulegen und der Frank ruft dich gleich zurück. Okay, supi. Alles danke Gute von Herzen. Ja, danke. Tschüss, ciao. Tschüss. Und hier ist die Tanja. Tanja ist 34. Guten Morgen, Tanja. Ja, guten Morgen, Domian. Tanja, um was geht's bei dir? Ja, mein Mann ist, ich habe am Sonntag meinen Mann ins Krankenhaus gebracht. Ja. Weil mein Mann Leberzirrhose hat in Endstadium. Wie alt ist denn dein Mann? 36. 36? Ja. Du hast ihn Sonntag ins Krankenhaus gebracht? Ja. Und am Sonntag haben sie meinen Mann ins künstliche Koma gelegt und ja, jetzt haben die mir auch gesagt, weil die Leber ist ja sowieso vorgeschädigt sozusagen und es werden jetzt auch irgendwann demnächst die Nieren auch aussetzen. Also er wird auch auf jeden Fall ja inneren Organen irgendwas wird da noch passieren. Aber man kriegt die Hoffnung nicht auf. Es könnte vielleicht auch nochmal sein, dass er es doch nochmal schafft, aber die Ärzte geben keine Hoffnung. Ich bin ja auch 2 Jahre mit meinem Mann verheiratet, ne? Seit 2 Jahren verheiratet? Ja. Habt ihr ein Kind? Ja, wir haben Kinder, aber mein Mann hat aus erster Ehe 2 Kinder und ich habe aus erster Beziehung auch einen Sohn. Die leben nicht im Haushalt bei uns. Nun ist der Mann ja sehr jung mit 36 und schon eine so schwere Erkrankung. Hat er sehr viel Alkohol getrunken? Ja. Ja. Das früher ist der Grund. Schon. Also er ist Alkoholiker. Ja. Hat das auch eure Zeit sehr belastet, die Zeit der Ehe und des Kennens, der Alkohol? Relativ wenig. Also wir haben, ich sag mal so, wir hatten auch schöne Zeiten und auch schlechte Zeiten, sag ich mal. Teilweise wurde er auch durch den Alkohol auch meistens mir gegenüber ein bisschen aggressiv, aber nicht, dass er mich geschlagen hat. Das hat er nie getan oder irgendwas. Ne? Wie viel hat er denn so getrunken am Tag? Reichlich, dumm. Der hat schon morgens angefangen. Und ist er besoffen zur Arbeit gegangen oder hat er keine Arbeit? Nein, der hatte keine Arbeit. Also er hat morgens angefangen, war den ganzen Tag zu Hause und hat getrunken? Ja. Und du musstest den ganzen Tag, bitte? Und du musstest deinen Haushalt machen, Kinder kümmern und so weiter? Ja, die Kinder leben ja nicht bei uns im Haushalt. Die ersten beiden Kinder leben bei seiner Ex-Frau im Haushalt und nicht bei uns. Aber deine Kinder? Nee, mein Sohn lebt auch nicht bei uns in der Familie. Nee, mein Sohn lebt in der Pflegefamilie. Also, ne? Okay, aber dennoch hattest du dann den ganzen Tag, warst du mit ihm zusammen und hast das Elend mit ansehen müssen mit der Trinkerei. Ja, genau. Ich habe das alles hauptsächlich alles so mitbekommen und mitgemacht. Ne? Und aber ich sag mal so, wie sagt man immer so schön, die Liebe steht das alles durch, ne? Und ich habe ihm auch gesagt, ich werde jederzeit an deiner Seite sein, ist egal was kommt. Und er hat immer gesagt, ja, nicht, dass du mich verlassen tust. Ich sag, das wird nicht der Fall sein. Egal, was kommt. Diese Diagnose Leberzirrhose jetzt, war das Schock Oder gab es vorher schon Anzeichen, dass mit der Leber was nicht stimmt? Er war ja im März schon im Krankenhaus, da wurde das schon festgestellt. Das heißt, ja. Ihm war ihm klar, dass er auf ganz dünnem Eis geht? Also es war so zu sehen, also die Ärzte haben uns auch immer gesagt, es kann nach und nach alles passieren. Aber es fing ja dann auch an, dass er im März im Krankenhaus gekommen ist, wurde uns die Diagnose festgestellt, wurde das schon festgestellt. Mhm. Und es kam ja dann auch nach und nach, dass dann immer hat er hinterher so einen riesen Wasserbauch bekommen. So mir sah aus, ob der schwanger ist, ob der jeden Moment entbindet. Ne? Mhm. Aber das war das ganze Wasser. Mhm. Ja, klar, weil die Leber ja nicht mehr richtig gearbeitet hat und alles, ne? Dadurch hat er ja auch Wasser im Bauch gehabt und alles, ne? Ich habe das schon einige Male gesehen. Ich weiß, was du meinst, wovon du sprichst. Ist ihm klar gewesen, dass er eigentlich sterben muss, bald? Also, dass er sterben wird, er hat am Sonntag zu mir nur gesagt im Krankenhaus, weil die Schwester, die kannte uns ja auch schon vom Feuer, und da hat die Maria nur zu ihm gesagt, die aus dem Krankenhaus, ja, Marcel, du kannst doch nicht schon, du willst doch jetzt nicht schon ins Gras beißen, so ungefähr, so wie, und da hat er nur drauf gesagt zu ihr, weil wir durch unter Schmerzen, klar, da hat er gesagt, Maria, ich habe keinen Bock mehr, ich möchte gehen. Ja, das war für mich auch ein totaler Schock. Das glaube ich. Das heißt, er hat sich aufgegeben schon. Sozusagen, ja. Ja, weil er sich nur noch gequält hat, Domian. Er hat nur noch Schmerzmittel bekommen und alles, ne? Er hat Magentabletten bekommen, Wassertabletten, alles hat nicht mehr angeschlagen, nichts mehr, ne? Jetzt haben die Ärzte ihn in ein künstliches Koma verlegt, sagst du. Ja, genau. Besteht die Gefahr, dass er gar nicht mehr aus diesem Koma aufwacht? Also die Ärzte geben, also die Diagnose ist null. Also zu null sozusagen. Aber sie versuchen zwar alles, vielleicht doch nochmal, dass er nochmal wach wird, aber also. Wie ist das für dich, neben deinem Mann zu sitzen? Er liegt im künstlichen Koma, ist schwerst erkrankt. Es ist schwer für mich, das so mitzuerleben, weil ich habe 2013 habe ich auch meine Mama verloren mit 51 Jahren. Und meine Mama hatte einen Herzinfarkt. Ja, war auch urplötzlich, wo auch keiner mit gerechnet hat, weil sie war ja auch Dialysepatientin, ne? Aber schon von klein auf, von Kinder, das, also von das heißt, Kind hast auf. Vor kurzem quasi schon mal mitgemacht, so eine schlimme Zeit, und jetzt wieder mit deinem Mann. Genau, ich habe meine Mama ja 2013 verloren. Und da war das auch schon heftig für mich. Also ich wusste das, also naja, ich wusste, dass es irgendwann passieren wird. Aber nicht so schnell. Hat keiner mit gerechnet, keiner aus unserer Familie. Und jetzt auch nicht, ich habe jetzt auch nicht damit gerechnet, dass es mit meinem Mann irgendwann passieren wird. Warst du heute lange im Krankenhaus? Ja. Ich war heute Morgen da, von 9:30 bis um 1:30 mittags. Und dann von heute Abend 6:30 bis um 8:30. Ah ja. Und das wirst du morgen wieder machen? Ja, ich werd heute auch nochmal wieder ins Krankenhaus gehen um 10 Uhr. Ja, ich bin jeden Tag da sein. Als er das gesagt hat, er will nicht mehr, er kann nicht mehr. Ja. Hast du gerade gesagt, hat dich das richtig umgehauen? Genau. Das heißt, er hat vorher so zu Hause dann noch keine Andeutung gemacht, dass er müde ist? Nein. Also er hat zwar immer gesagt, ja, mir geht's gut und es ist alles in Ordnung, hat er immer zu mir gesagt, ne? Aber dass er dann halt so den Satz am Sonntag gesagt hat, das war für mich totaler Schock. Das glaub ich. Wo ich da in diesem Behandlungsraum da war, ne, Domian, das hat mich echt Hammer getroffen. Also das tut mir wirklich sehr leid. Es ist wirklich, ihr seid junge Leute, er ist ein junger Mann. Ja. Er könnte eigentlich sein ganzes, über die Hälfte seines Lebens noch vor sich haben. Ja. Und die Ärzte haben auch gesagt zu ihm, wenn er 5 Jahre Team werden sollte oder werden würde, dann hätte man noch mal drüber sprechen können, ob man ihm noch mal eine Leber-Transplantation hätte machen können. Aber jetzt ist es halt steht, ne? Weil die Leber, so wie die Ärzte gesagt haben, die hat die sich auch schon so auf, so auf, in dem Sinne aufgelöst. Liebe Tanja, ich muss Schluss machen, weil die Sendung gleich vorbei ist. Aber wir rufen dich gleich nochmal an. Leg mal bitte auf und wir melden uns gleich nochmal bei dir. Ja? Das ist lieb, danke. Bis gleich, tschüss. In der Technik, Tim Dohnke. Morgen heißt unser Thema pervers. Macht's gut.